Das Mittelmaß bleibt. Der Mensch ist und regiert am Ende der Welt. Er wird geboren, um wer dagegen alles will, der will in der Tat nichts. Das System ist ein System der Freiheit und der Notwendigkeit. Keine darf mehr unterdrückt werden. Dann herrscht. Der Mut der Wahrheit, der Glaube an die Macht des Geistes, ist die erste Bedingung der Philosophie. Der Mensch, da er Geist ist, darf und soll sich selbst des Höchsten würdig achten. Von der Größe und Macht seines Geistes kann er nicht groß genug denken. Der Mann, von dem dieses Zitat stammt, gilt, nicht ganz zu Unrecht, als ein ausgesprochen sperriger Denker, meine Damen und Herren. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Über ihn habe ich heute hier zu sprechen. Geboren am 27. August 1770 in Stuttgart, war er ein Spätentwickler. Als ältestes von drei Kindern einer schwäbischen Beamtenfamilie behielt er den Status, der Älteste zu sein, lange bei. Während des Studiums der Theologie am Tübinger Stift, wo er sich mit Schelling und Hölderlin anfreundete, verpasste man ihm den Spitznamen »Der Alte«. Und auch später als Professor der Philosophie waren die meisten seiner Kollegen deutlich jünger als er. Hegel glich dieses Manko durch zähe Beharrlichkeit aus. Seine Stärke war, dass man ihn gerne unterschätzte. Hegels Hund von Otto A. Böhmer. Regie Thomas Werner. Schnauze! Unter uns, ich gehe nicht gerne aus dem Haus. Zumindest nicht, wenn Publikumsverkehr droht. Der tägliche Wahnsinn, das Gespräch von Mensch zu Mensch. Dass meine hochaltrig verstorbene Frau Mutter, der unbekannte Herr Gott hab sie selig, als Zuwendung zu bezeichnen pflegte, nach der wir alle süchtig sind. Dabei habe ich nichts zu verbergen. Ich kann mich sehen lassen. Mein Berufsstand ist ehrbarer als andere. Zumindest nehmen das die Schriftsteller von sich selbst an. Ich bin Sachbuchautor. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich Ivo Murks heiße, dann sollten Sie jetzt bitte sagen, ach, der Murks, seltsamer Name, heißen Sie wirklich so? Von Ihnen habe ich schon was gelesen. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich heiße wirklich so, obwohl ich mehrfach daran gedacht habe, mir ein Pseudonym zuzulegen. Ein Rezensent, er war eine Spur einfallsreicher als seine bekloppten Kollegen, schien meine Überlegungen hinsichtlich eines Pseudonyms zu erahnen. Wir empfehlen dem Autor Murks, der sich möglicherweise aus naheliegenden Gründen schon länger mit dem Gedanken trägt, unter einem anderen Autorennamen anzutreten, dafür das Pseudonym Igor Stuss in Erwägung zu ziehen. Denn das ist es, was dieser Mann, für den man eigentlich eine Wiederbelebung der guten alten Berufsverbote in Erwägung ziehen müsste, gnadenlos vielschreibend absondert. Murks und Stuss in Vollendung. Ich hab vorwiegend Biografien geschrieben. Alle von handlichem Format, nicht zu dick, eher etwas dünn. Wenn man in Rechnung stellt, wie lange ein Leben währt, wie sich das ziehen kann und wie viele nutzlose Erwägungen es mit sich bringt, die letzten Endes, wenn man vom Ort her urteilt, an dem meine Mutter abgelegt wurde und noch immer auf Zuwendung wartet, allesamt für einen Arsch sind. Nach dem Studium verdingte Hegel sich als Hauslehrer in Bern und Frankfurt am Main, avancierte dann auf Empfehlung des 5 Jahre jüngeren Schelling zum Professor in Jena und sah sich anschließend aufgrund der politischen Umstände zu einem Orts- und Berufswechsel gezwungen. Er wurde erst Chefredakteur der Bamberger Zeitung, danach Rektor am Aegidien-Gymnasium in Nürnberg. Man berief ihn 1816 zum Professor der Universität Heidelberg, wo er 2 Jahre lang lehrte. Den Rest der ihm vergönnten Zeit verbrachte er in Berlin. Die Stimme, die mir vage bekannt vorkam, brabbelte Unverständliches. Komm, spuck's aus. Mir sortiert selber. Manche Gespräche müssen gleich zu Beginn abgekürzt werden, auch im Interesse des Anrufers. Es klingelte wieder. Und jetzt erkannte ich die Stimme am anderen Ende der Langleitung. Es war Dr. Forschel, mein Lektor. Wollen Sie eine Biografie über Hegel schreiben? Aber nicht den üblichen Murks. Vor Hegel streiche ich die Segel. Ich muss jetzt Schluss machen, hat der Arbeit ruft. Ohne Sie wäre die Trinkhalle längst pleite. Ich hörte Frühlingswind und Vogelstimmen. Autos bretterten durch die Stadt. Auf dem Main fuhren besoffene Kapitäne. Und unten an der Trinkhalle sang Karl, dienstältester Penner der Gegend, der von sich behauptete, er habe schon den jungen Goethe ins Frankfurter Nachtleben eingeführt, die Internationale. Daraus konnte man schließen, dass Karl gut drauf war, denn die Internationale stimmte er nur an, wenn das Runde ins Eckige passte, sagte er. Und die anderen, zu denen ab und zu auch ich gehörte, glaubten zu wissen, was er meinte. Er sah mich an wie einen lange erwarteten Kandidaten, der bislang noch durch jede Prüfung gefallen war. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Jawohl! Warst du an wen du mich erinnerst? Naja, aber ich weiß, an wen du mich erinnerst, an einen Penner. Warte, These. Antithese, du siehst aus wie Hesel. Prothese, Quatsch, Synthese. Prost! Hesel kennst du, ja? Ja, flüchtig. Na, guck mal in einem deiner Bücher nach, wie der Mann ausgesehen hat. Ich kann es dir sagen. Wie du sah aus, arme Kerl. War von der Natur nicht sehr begünstigt. Grämlicher Gesichtsausdruck. Kommt es auf, was du sagst. Trüber, spähender Blick. Die Haare hervorquellend vom Genuss zu vieler alkoholischer Getränke, die ihm explosive Blähung einbrachte. Ich kenn mich da aus. Du bist ein Sickel. Du bist eine ganz Bache. Der Widerspruch ist das Erheben der Vernunft über die Beschränkungen des Verstandes. Damit war für Karl die Unterhaltung beendet. Den Rest des Abends sprach er nur noch mit sich selbst. Wenn die Tatsache nicht mit der Theorie übereinstimme, umso schlimmer für die Tatsache. Was uns nicht davon abhielt, noch das eine oder andere Getränk zu teilen. Gewohnheit ist eine subjektive Notwendigkeit. Durch die Wiederholung wird das, was im Anfang nur als zufällig und möglich erschien, zu einem wirklichen und bestätigten. Das Tiefe, das der Geist von innen heraus aber nur bis in sein vorstellendes Bewusstsein treibt und es in diesem stehen lässt. Und die Unwissenheit dieses Bewusstseins, was das ist, was es sagt, ist dieselbe Verknüpfung des Hohen und Niedrigen, welche an dem Lebendigen die Natur in der Verknüpfung des Organs seiner höchsten Vollendung, des Organs der Zeugung und des Organs des Pissens naiv ausdrückt. Das unendliche Urteil, als unendliches wäre die Vollendung des sich selbst erfassenden Lebens, das in der Vorstellung bleibende Bewusstsein desselben aber verhält sich als Pisse. Ich muss mal. Ich ging zurück ins Haus. Schon auf dem Weg die Treppe hoch merkte ich, dass ich etwas verändert hatte, was nicht daran lag, dass mein Gang schwankend war und ich mich am Geländer festhalten musste. Daran hatte ich schließlich eine gewisse Übung. Nein, es kam mir so vor, als würde ich erwartet, die Nacht zum Tag machen, dachte ich noch. Und ich fühlte mich wie früher als Kind, wenn meine Mutter mir einmal am Tag an die Stirn fasste und feststellte, ich glaube, er brütet wieder was aus. Der Mensch ist dies, den Widerspruch in sich zu haben, alles die Kraft, in der Muttersprache ausdrücken sich zu können, Widersprechende kann. Zu sein. Begründet höchste Geistes und Sehens. Hegel ist in seiner ganzen überschäumenden Biederkeit, in der gleichwohl auch immer das Unerhörte mitschwingt, eine der seltsamsten und zugleich interessantesten Figuren der Philosophiegeschichte, meine Damen und Herren. Kein anderer Philosoph hat es gewagt, die Welt derart rigoros in Gedanken zu pressen. Und bei keinem anderen Philosophen liegt das Großartige, das Gewaltige so nah am Gemütlichen wie bei Hegel. Zwei Seelen, könnte man sagen, wohnten in seiner Brust, woraus sich, bedenkt man in diesem Zusammenhang noch Hegels regelmäßigen Weinkonsum, eine gewagte These ableiten ließe. Es gab womöglich zwei Hegel in einem, den Abenteurer des Geistes und den Bürger, der sich zufrieden in seinem Ruhm einhauste. Ein Hegel und Hegel also, der seine Dialektik verinnerlichte und leibhaftig werden ließ. Im Übrigen konnte Hegel, dessen Schriften nicht gerade spannend sind, bei guter Tagesform auch die knappe, pointierte Form bedienen. Dann gelangen ihm Einsichten wie: Erkennen wollen, ehe man erkenne, ist ebenso ungereimt wie schwimmen zu lernen, ehe man sich ins Wasser wage. Oder die feine Rede vom Zerfließen der wirklichkeitslosen schönen Seele in sehnsüchtiger Schwindsucht. Nach einer dumpfen Nacht erwachte ich am nächsten Morgen. Es war gegen Mittag. Ich hatte Kopfschmerzen, über mir das Pferdegetrappel in der Medienagentur, was mich aber erstaunlicherweise nicht störte. Ich fühlte mich auch befremdlicherweise energiegeladen. Nachdem ich mir zwei Tabletten eingeworfen hatte, folgte ich einem inneren Drang. Ich nahm jedoch nicht den Weg zum Klo, sondern ich begab mich ans Bücherregal, wo ich aus einer Monographie darüber informiert wurde, wie Hegel aussah. Leider sah er so aus, wie Karl ihn mir beschrieben hatte. Ich hatte das hinzunehmen. Widerstand war zwecklos. Und nicht einfach, wie naiver Realismus will, Wirklichkeit. Wenn sie also Elemente und Funktionen von Wirklichkeit gewichtet und nicht nur sagt, etwas sei so und so, sondern es sei richtig zu sagen, etwas sei so und so. Und damit diese Richtigkeit als zum Beispiel, aber nicht nur moralische Haltung möglich macht, dann hängt ihre eigene Wirklichkeit davon ab, welche und wie viel Wahrheit auf der jeweiligen Entwicklungsstufe der rekollektiven Tätigkeit schon erkannt worden ist und auf dieser Stufe überhaupt erkannt werden. Mann! Zugabe. Ich lese Ihnen jetzt aus einem Text vor und Sie müssen erraten, von wem der Text ist. Oh Mann. Also, Zitat. Konnte man sagen, unhöflich, dass er zu viel soff. So hatte es ein früherer Hausarzt Dr. Schulte Langen, ein grober Westfale, ausgedrückt, dem er daraufhin den Laufpass gab. Für die Wahrheit war er selbst verantwortlich, der Philosoph. Nicht ein rotwangiger, plumpschädeliger Medikus, der sich allerdings an die vermuteten Tatsachen hielt. Wenn ich Sie so anschaue, hat er gesagt, wenn ich Sie so anschaue, Sie hochrühmlicher Mensch, sehe ich Bedenkliches. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein 3-Liter-Philosoph. Wie bitte? Ich will damit sagen, dass Sie mindestens 3 Liter Wein am Tag trinken. Nein, nie und nimmer. Der Mann hatte recht, leider. Aber er hatte kein Recht, es zu sagen. Zitat Ende. Na, von wem stammt dieses bemerkenswerte Stück Prosa? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Autor komplett bescheuert. Der Autor heißt Ivo Murks. Sagen Sie bloß, Sie erinnern sich nicht mehr daran, dass Sie sich vor Jahren, es können auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewesen sein, an einer Hegel-Novelle namens Herr Hegel oder der Geist des Weines versucht haben. Ja, und? Dann schreiben Sie lieber die Biografie. Eingearbeitet scheinen Sie ja zu sein. Und dann können wir Ihnen auch mal wieder etwas überweisen. Sieh mich auch. Unten in der Straße stehen die Penner an der Trinkhalle und haben den Durchblick. Auf irgendjemand muss ja Verlass sein. Draußen der Wind, der ramponierte Vorfrühling. Über mir, in der Wohnung, in der die Medienagentur untergebracht ist, das leidige Getrappel. Dort arbeiten 3 Frauen unschätzbaren Alters, Sie haben mit Film und Fernsehen zu tun. Mit der faden Glitzerwelt von B- und C-Promis. Betreuen aber auch, wie ich kürzlich gelesen habe, einige namhafte Schauspieler. Ständiges Leben in der Bude über mir, durch den porösen Beton hört man sie lachen, weinen, trampeln, schreien. Die Telefone schrillen. Und dazu hat jede von ihnen mindestens 3 Handys. Ruhe! Ruhe! Hi, ich bin die Mona. Was kann ich für dich tun? Geht's vielleicht ein bisschen leiser? Was geht ein bisschen leiser? Kennen wir uns? Ach, warte mal, jetzt hab ich's. Du bist der... Ich bin der Mieter in der Wohnung unter Ihnen. Und ich muss arbeiten. Mieter, Wohnung, unten? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich weiß jetzt, woher ich dich kenne und wo ich dich schon mal gesehen habe. Gerade fällt's mir ein. Ja. Du bist der Postbischil, der Bestatter. Du hast in diesem Seniorenfilm mitgemacht. Wie hieß er denn noch gleich? Ja, vielleicht die Altenplage. Genau, die Altenplage. Ja. Guter Film. Waren nur zu viele alte Leute dabei. Ja, glaub ich's denn. Postbischil, der Bestatter. Komm rein, Alter, wir trinken einen Prosecco. Iris und Miranda sind auch nein, da. Nein, nein, nein, danke. Dann eben nicht. Das Leben ist eine Zwangsveranstaltung und weit weniger abwechslungsreich, als seine Fanclubs meinen. Kurzfristig erlag ich einer Traurigkeit, die abgründig war. Ich hatte so etwas vorher noch nicht erlebt. Zum ersten Mal glaubte ich, verstehen zu können, wie sich Selbstmörder fühlen, bevor sie morden. Hegel brachte der Philosophie einen Ordnungssinn bei, der ihr zuvor bei Kant schon nahegelegt worden war. Immerhin gab ich mir Mühe, gegen meine Traurigkeit anzugehen, das schon. Aber besonders erfolgreich war ich nicht. Dieser Ordnungssinn wurde nun systematisiert und zum großen Ganzen aufgerundet, meine Damen und Herren. Eine solche Unternehmung konnte wohl nur von einem sehr deutschen Philosophen, einem wagemutigen Beamten der Philosophie, in Angriff genommen werden, wobei Hegels Denkansatz, nämlich die Gedanken Gottes vor der Schöpfung zu denken, bereits eine vom Tiefsinn ummantelte Ungeheuerlichkeit darstellt. In seinem System sollten diese Gedanken zu höchster Vernünftigkeit und zum Abschluss eines Selbsterkennungsprozesses gelangen, dessen eigentliche Antriebskraft der Geist ist. Als mir an einem dieser Tage gegen Mittag eine Glühbirne platzte, erwachte ich aus meiner Lethargie, kletterte auf einen Stuhl und wollte tun, was ein Mann in so einer Situation tun muss, nämlich die Glühbirne auswechseln. Dabei verlor ich das Gleichgewicht und während ich in merkwürdig verlangsamter Bewegung fiel, hatte ich das Gefühl, ich sei nicht zum Lichtwechsel auf den Stuhl gestiegen, sondern um mich zu erhängen. Das war, meine ich mich zu erinnern, gar nicht so unangenehm. Als ich zu Boden ging, tat es einen solchen Schlag, dass das ganze Haus wackelte. Die Penner unten auf der Straße stellten ihre Bierflaschen ab, starrten andächtig nach oben. Sogar in der Medienagentur über mir brach Schweigen aus. Hegel starb 1831 an den Nachwirkungen einer Choleraepidemie, die Berlin heimgesucht hatte, meine Damen und Herren. Im Tod war er nun nicht mehr der älteste, wohl aber einer der berühmtesten Männer Preußens, die dahingerafft wurden. Doch bevor er so berühmt sterben konnte, hat er sich in einer Zwangsverschickung erst selbst finden müssen. Das geschah in den Berner Alpen während seiner dortigen Zeit als Hauslehrer, als er das massive Ungenügen des toten Gebirges entdeckte. Zitat: Die Vernunft findet in dem Gedanken der Dauer dieser Berge und in der Art von Erhabenheit, die man ihnen zuschreibt, nichts, das ihr Staunen und Bewunderung abnötigte. Der Anblick dieser ewig toten Massen gab mir nichts als die einförmige Vorstellung, es ist so. Damit brachte Hegel den Geist zum Schweben. Ich lag auf dem Boden. Alle Knochen taten mir weh. Gleich würde man mir das Lied vom Tod einspielen. Dann aber passierte Wundersames. Die defekte Glühbirne im Zimmerhimmel fing an zu leuchten. Und gleich darauf setzte der gewohnte Betrieb in der Medienagentur wieder ein. Ich rappelte mich auf, ich verließ die Wohnung und gesellte mich zu meinen Freunden an der Trinkhalle. Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch, der Esel lebt. Jawohl. Alter Esel, und gute Wie? Prost. Prost. Ich trank 2-3 Bier und einen kurzen, dann war mir wohler. Später, nach dem 3. oder 4. Bier, kam Mona aus der Medienagentur vorbei. Oh, das Schöne ist wesentlich das Geistige. Dass sich sinnlich äußert. Sich im sinnlichen Dasein. Da, jetzt guck doch mal. Sie kaufte 2 Flaschen Wodka und bekam einen hochroten Kopf. Nichts kommt ohne Interesse zustand. Es ist nicht so, wie es aussieht. Und, wie sieht's dann aus? Der Wodka ist nicht für mich. Ja, klar doch. Wir saufen auch nur für andere Leute. Der Esel und ich. Nein, ehrlich. Ich soll das für einen Kunden kaufen. Das du sollst, setzt ein, du kannst voraus. Der Mensch soll das Sittegesetz erfüllen. Es aber zu erfüllen, muss er frei sein. Soll es also Sittlichkeit geben, dann muss es Willensfreiheit geben. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Mann, der spinnt doch! Ja, ja, der Esel. Der echte, meine ich. Der hat schon so manche in die Flucht geschlagen. Ich muss es wissen. Ich war Professor der Philosophie, ob ihr es glaubt oder nicht. In einem Seminar über Hegel, das ich abhielt, waren am Anfang 12 Studenten. Am Ende saß ich allein da. Ich habe das persönlich genommen und den philosophischen Dienst quittiert. Man muss sich schließlich nicht alles gefallen lassen. Ja, versteht sie. Nur aus dem Irrtum geht die Wahrheit hervor. Und hierin liegt die Versöhnung mit dem Irrtum. Und mit der Endlichkeit. Prost! Prost! Am besten ging es Hegel womöglich hier in Frankfurt am Main, meine Damen und Herren. Von 1797 an amtierte er hier auf Vermittlung seines Freundes Hölderlin als Hauslehrer. So gut geht es Hegel in Frankfurt, dass er sich einen Hund zulegt und zumindest vorübergehend zum Dichter wird. Na hierher! Nee. Das Wort reißt ihn los vom Instinkt und nötigt ihn zum Herrn. Doch eine Hündin zieht ihn wieder rechts. Halt! Zurück! Er hört nicht. Der Stock war deiner. Wäre man ein wenig boshaft, was wir aber nicht sind, könnte man sagen, dass der Hund, vermutlich ein nervöser Pudel, wie die biografische Hegel-Forschung herausgefunden haben will, auch als weitgehend harmloses Objekt der Begierde herhalten muss, da Hegel noch immer nicht die Geliebte hat, die er gerne hätte und sich so im lyrischen Gesang ersatzweise an seinen Hund hält. Seh nicht mehr. An der Hecke schleicht er her. Das böse Gewissen verzögert die Schritte. Zu mir? Du kreisest weit um mich, schwänzelt er. Er muss. Habt ihr noch nie gesehen, was es heißt, müsse? Hier seht ihr es, er kann nicht anders. Ich habe dann tatsächlich mit meinem Buch über Hegel angefangen. Es sollte mein bestes Buch werden. Und Hegel und Hegel heißen. Gut vorbereitet war ich auch. Ich hatte viel gelesen, mir Notizen gemacht und Zitate um mich versammelt. Pass auf. Zum Handeln gehört wesentlich Charakter. Und ein Mensch von Charakter ist ein anständiger Mensch, der als solcher bestimmte Ziele vor Augen hat. Und diese mit Festigkeit verfolgt. Ja, das Reale ist nur eine Identität des Allgemeinen und Besonderen. So, und jetzt du. Ein paar Nächte später dann der Schreck. Alles weg. Ich geriet in Panik, durchsuchte die Wohnung. Nichts. Ein dunkler Verdacht keimte in mir auf. Ich selbst hatte nach einer morgendlichen Panikattacke meine Materialien vernichtet. Ich verließ die Wohnung, rannte die Treppe runter, klappte die Tonne auf, die schon ziemlich voll war. Ich fing an zu wühlen, immer tiefer grub ich mich ein. Und schließlich muss ich wohl das Gleichgewicht verloren haben. Ich fiel kopfüber in die Tonne, ich steckte fest im Altpapier. Hilfe! Hilfe! Die blaue Tonne schluckte alles. Ich aber, der ich einen irrwitzigen Durst hatte, bekam ohne nichts Besonderheit, zu schlucken. Sonderung, Unterscheidung vermag der Künstler kein Gehalt, den er gestalten soll, zu beherrschen. Und es ist töricht zu glauben, der echte Künstler wisse nicht, was er tut. Hilfe! Was machst du denn da, Esel? Schwitzig. Hilf mal aus. Max, warte mal, behauptet, er habe Hesel vom Kopf auf die Füße. Ich tu's wirklich. Carlo entfernte ein Bündel Kontoauszüge, die sich bei meinem Besuch in der Tonne irgendwo zwischen Nackenhaar und Hemdkragen verhakt hatten. Leute wie dich hat mein Freund Mauer früher Papiertier genannt. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich habe Hegels Hund, der philosophiegeschichtlich vermutlich nicht ganz zu Unrecht bislang kaum beachtet worden ist, mit Bedacht erwähnt, verehrtes Publikum, weil er, ich darf das in der gebührenden Zurückhaltung erwähnen, in meinem neuen Buch eine besondere Rolle spielt. Aber ich will Sie an dieser Stelle nicht weiter langweilen, geschätzte Anwesende. In meinem neuen Buch Hegel und Hegel werde ich noch öfter mit Hegels Hund Gassi gehen. Lebt der alte Hegel noch? Hegel noch? Lebt der alte Hegel noch? Ja, er lebt noch. Seine Entwicklung, rollende. Jetzt aber ich. Mein Lied. Ein anderes kenne ich nicht. Lebt denn der alte Hegel noch, sing ich. Und weiß seit Ewigkeiten die Antwort. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, ja. Natur, Bradley, summte. Nachdem ich Hegel aus der Tonne geholfen hatte, fiel er plötzlich um. Mensch, Alter, sag ich zu ihm, du machst Sache. Eigentlich hätte er jetzt aufstehen können, aber er stand nicht auf, blieb einfach liegen, lächelte, prabbelte, Unverständliches. Eine seltsame Rührung beschlich mich in diesem Mondlichtmoment. Lang nicht erlebt, sowas. Mit der Rührung kam dann die Kraft. Ich spürte, wie sich Schultern und Brustkorb straffte. Als er mir wieder etwas sagen wollte, hörte sich das an wie Bälle. Wir schafften es aber in seine Wohnung mit Ach und Krach. Bevor mir die Beine wegsackte, erreichte ich das Sofa und warf Hegel ab. Ich keuchte und stützte mich auf. Am Boden war Manuskriptblätter verstreut. Halb kniend an Sofa gelehnt, auf dem es sich Hegel schon wieder wie ein Alteingesessener bequem gemacht hatte, nahm ich eine Seite zur Hand. Hegel hat schon den Sommer gespürt, las ich. Die auftreibende und hinreichende Wärme, als er nach Frankfurt kommt. In den Nächten schlief Hegel wie ein Hund, legte tagsüber noch nach. Ich hatte bei ihm aus, der nicht mehr sprach, sondern nur noch bellte. Eisernes Pflichtgefühl hielt mich besetzt. In Hegels Wohnung, in der man die Fenster aufreißen konnte und es roch trotzdem, als wäre seit 1801 nicht mehr gelüftet worden, amtierte ich als Tierschutzbeauftragter. Ich sorgte so ja für regelmäßige Bewegung und für den Spazieren. Hesche war ruhiger geworden. Erfreulicher war es. Er bellte nur selten. Wenn aber, dann richtig. Als sie wieder zu mir kam, wusste ich zunächst nicht, wer da zu wem kam. Ich war deshalb nicht beunruhigt, im Gegenteil. Es war ein schönes Erwachen. Aus der Nacht wurde ich langsam zurück in den Tag geschoben. Auf einer überaus bequemen Liege fuhr man mich, sprach auf mich ein, sehr freundlich, sehr sanft. Alle Welt schien um mein Wohlergehen besorgt. Die Fahrt wurde langsamer, hielt an. Ich öffnete die Augen und sah das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Ich möchte mit einem Zitat des Kollegen Ernst Bloch schließen, meine Damen und Herren. Hegel verleugnete die Zukunft. Keine Zukunft wird Hegel verleugnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Mensch ist dies, den Widerspruch in sich zu haben und doch die Kraft über das Viele, sich Widersprechende zu sein. Irgendwann kam Hesel nicht mehr in die Trinkhalle. Dafür bekam ich ein mir zugeeignetes Manuskript, das man bei der Forderungsauflösung gefunden hatte. Bevor es dann wirklich mit Hegel und Hegel zu Ende ging, kam doch noch mal ein Morgen. Das Dunkel löste sich auf, wurde durchsetzt mit fleckigem Grau. Es war soweit. Gott und die Welt hatte er sich nach Maßgabe seiner Möglichkeiten noch einmal neu ausgedacht, sodass er sie in den ihm geneigten Stunden für sein eigenes Werk halten konnte. Wie viele Nächte hatte er damit verbracht, einfach nur dazusitzen, zu trinken und dem trägen Gespräch zu lauschen, das in ihm war. Jede Nacht, mit Abklang in die Tage hinein, ereignete sich die Wahrheit aufs Neue. Und nun, da es fadenscheinig hell wurde, an diesem merkwürdigen Morgen, bedauerte er zum ersten Mal, dass es nicht auf immer Nacht blieb. Langsam erhob sich Hegel aus seinem Sessel. Gebeugt ging er ans Fenster, ging wieder zurück. Wer ihn kannte, hätte feststellen müssen, dass er gealtert war in dieser Nacht. Er sah aus wie ein verwirrter älterer Herr, der erfahren hat, dass die Zeit der Selbstversorgung vorbei ist und er unter Pflege gestellt wird. Das Komplizierte ist kompliziert, aber man kann dafür einfache Erklärungen finden. Na und Ähnliches gilt für meinen Freund Mox, alias Hesel. Auch da gibt es eine einfache Erklärung, die ich mir mit dem Abstand vergebener Jahre so denke. Literatur ist wie Boxen. Man kann dabei einen Schlag zu viel abbekommen, dann setze irgendwann die berühmt-berüchtigte Spätfolge ein. Einem Schriftsteller droht die Gleichgefahr. Ohne dass ihm auffallen müsst, schreibt er ein Buch zu viel und muss dafür büßen. Was in meinen Büchern von mir ist, ist falsch. Verstehst du? Hegel. Na? Ach gut. Hegels Hund von Otto A. Böhmer. Die Rollen und ihre Darsteller. Murks Ulrich Nöten, Karl Heinrich Gieskes, Professor Nikolaus Bender, Dr. Forschel Georg Marin, Rezensent Axel Gottschick, Mona Dorcas Kiefer sowie Julia Karl und Juliane Ledruch. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Peter Simon. Regie Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach.